Zu dieser ersten Phase gehörte auch, dass wir theoretisch nochmal über bestimmte Phänomene diskutiert haben, die halt auch fürs Callcenter interessant sind. Das ist einmal die Frage, ja, welche Rolle spielt so die Zirkulation des Kapitals, weil die meisten Callcenter eher in dieser Zirkulationssphäre angesiedelt sind. Welche Rolle spielt die Frage von produktiver und unproduktiver Arbeit und ja, welche Rolle spielt Technologie und Kooperation innerhalb von so einem Arbeitsprozess? Das waren so ein paar Diskussionen, die wir dann halt zu der Zeit geführt haben. Ein bisschen schlägt sich die Diskussion auch nieder in einem Vorschlag, den wir geschrieben haben. Also es war ein Vorschlag, dass sich Leute irgendwie an dieser Untersuchung beteiligen oder halt ja, auch Interviews machen oder halt von ihren Erfahrungen berichten, falls auch im Callcenter arbeiten. Diesen Vorschlag haben wir recht breit unter oder innerhalb der revolutionären Linken halt auch verteilt, auch ja, der ist auch übersetzt und ist halt schon ja, ist rumgegangen. Der ist auch auf der, ich glaube, der ist noch auf der Website. Die steht auch auf dieser Broschüre da drauf. Also ja, das war eigentlich die erste Phase, also eher so eine vorbereitende Phase. In der zweiten Phase, die begann dann in der Mitte vom letzten Jahr, da haben wir dann angefangen, diese Flugblätter zu machen. Hast du den kopiert, den Vorschlag? Hast du den jetzt nochmal mit? Nee, ich habe nur das Interview. Achso, okay. Ja, der, wie gesagt, der ist auf der Website. Und da haben wir angefangen mit einer Flugblattserie. Das sind erstmal, haben wir uns gesagt, wir versuchen so aufeinander aufbauende oder ja, zusammenhängende Flugblätter zu verteilen in den verschiedenen Callcentern in der Region. Da haben wir uns auf ein paar konzentriert, aber es schon breiter verteilt. Und die liegen auch bis auf das vierte, was noch nicht fertig ist. Deswegen stecken halt noch irgendwie relativ mittendrin, liegen die dort. Ja, das waren dann so thematische Flugblätter zur Arbeitszeitverlängerung, Arbeitsintensivierung und so weiter. Und haben dann noch Flugblätter gemacht zu konkreten Situationen. Also in einem Callcenter ging es um sogenannte Standardformulierung. Das heißt, die schreiben dir ganz genau vor, wie du jeden Satz exakt zu sagen hast. Und da gab es halt einen Trouble drüber. Da haben wir dann so ein spezielles Flugblatt verteilt. Und in dem anderen haben wir irgendwie zu einer Betriebsratsgründung geschrieben. Also es gab also neben dieser Flugblattserie noch ein paar konkrete Flugblätter. Diese Flugblätter, die haben wir zusammen mit zwei Gruppen, also in erster Linie zwei Gruppen diskutiert, eine Gruppe aus England und Italien, die halt auch diese Flugblätter bei sich in der Region verteilt haben und auch eigene Flugblätter zu Callcentern verteilt haben, also einmal in Bologna, Italien und halt in Brighton in England. Ja, das ist eigentlich die Phase, in der wir noch eigentlich drinstecken, weil halt irgendwie das letzte Flugblatt noch fehlt. Aber wir sind auch schon in die dritte Phase eingetreten und die besteht halt darin, dass wir versuchen, die Erfahrungen, die wir in den letzten ein, zwei Jahren da gemacht haben, halt auch politisch auszuwerten und das Ganze halt auch innerhalb der Linken als ein, ja, als Erfahrung irgendwie so zur Verfügung zu stellen und halt auch als politischen Vorschlag oder als ein Vorschlag, wie wir denken, dass man diese Krise oder Isolation der Linken vielleicht ein bisschen aufbrechen kann. Und ja, ein Beispiel dafür ist, wir haben irgendwie mit der direkten Aktion, also die Zeitung von der FAU haben wir ein Interview, also die haben ein Interview mit uns gemacht und das ist da auch, ich habe es einfach mal ausgedruckt, das will ich da auch. Also das ist eigentlich eher so, dass wir versuchen, wegzukommen auch von der Sache, so wie wir sind jetzt Spezialisten für Callcenter, sondern eher zu sagen, wir haben eine bestimmte ja, politische Strategie oder ja. Und da sollte ich eigentlich auch anschließen, dass wir selber wieder ein bisschen mehr, also Veranstaltungen machen zu zu halt der Frage von, ist irgendwie die New Economy irgendwie die Lösung für den Kapitalismus oder ist es halt eigentlich Ausdruck irgendwie von seiner Krise, erst ganz platt gesagt so.